war nach Haar-Breslau höchster Lebenszweck der Mehrzahl der Geistlichen, inmitten der allgemeinen Kirche die Kirche, welcher sie persönlich zunächst verbunden waren, zu heben, zu bereichern und an Macht und Ehre zu erhöhen, und zögerten sie keinen Augenblick, zur Erreichung ihrer Zwecke sich der urkundlichen Verfälschung zu bedienen, so ist nicht abzusehen, warum sich jener Kreis von Männern, denen das Wohl und das Ansehen der Gesamtkirche, der Kirche schlechthin am Herzen lag, nicht auch ein solch billigen und erfolgssicheren Mittels bedient haben sollten, als es die Zurechtstutzung der Überlieferung war. Die Tatsache, dass Äbte für ihr Kloster, Bischöfe für ihr Bistum Fälschungen begangen haben, hätte unseren Fachleuten zwangsläufig den Schluss nahelegen müssen, dass auch die Kurie im Interesse des großen Ganzen, der Gesamtkirche, nicht an den in aller Welt gekannten und geübten Machinationen vorbeigegangen sein dürfte. Sollte für die Gesamtkirche kein Anlass vorhanden gewesen sein, den Gang der Weltgeschichte zu regulieren? Sollte für die Kurie kein Grund vorhanden gewesen sein, im Interesse der Gesamtkirche die geschichtliche Überlieferung einer kritischen Revision zu unterziehen und nötigenfalls gewisse Partien der Geschichte nach einem neu aufgestellten Grundriss umzubauen? Diese so naheliegenden Gedankengänge hätten die Fachleute zwangsläufig zum Generalproblem der universalen Fälschungsaktion hinführen müssen. Wäre ihr Geist nicht unter jahrhundertelanger Suggestion von der unzweifelhaften Echtheit der Hauptmasse der Überlieferung gelähmt gewesen? Wir haben ja im dritten Hefte das Schauspiel erlebt, wie die zünftige Forschung sogar bei Fälschungen, denen die Herkunft aus der römischen Fälscherzentrale auf der Stirn geschrieben steht, nicht imstande ist, den Geburtsort zu erkennen. Von einer falschen Voraussetzung ausgehend, dass nämlich die mittelalterlichen Urkundenfälschungen isolierte praktische Vorkommnisse aus den verschiedensten Jahrhunderten seien, wäre so die diplomatische Forschung bei Verfolgung obiger Gedankengänge auf den wahren Sachverhalt gekommen, nämlich, dass alle aufgedeckten Fälschungen die Resultate der großen, von Rom geleiteten Aktion darstellen. Unerlässlich für das richtige Erkennen des Wesens der römischen Aktion ist nur die Hervorhebung folgender Momente. Erstens, wenn immer wieder konstatiert werden musste, alle urkundlichen und literarischen Fälschungen stammen aus einer Quelle, nämlich aus der römischen Zentrale, so darf dieser Ausdruck Zentrale nicht so verstanden werden, als seien nun alle Falsifikate räumlich an einem Orte, nämlich in der Kurie in Rom, fabriziert worden. Die Ausdrücke Zentrale und gemeinsamer Ursprung besagen vielmehr, dass eine oberste Instanz, die Kurie, die Leitung der ganzen Bewegung innehatte. Fälscherwerkstätten dagegen, in denen die Pläne der obersten Leitung verwirklicht wurden, gab es eine ganze Anzahl. Außer in Rom und im übrigen Italien, auch in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern. Zweitens, man könnte die Frage aufwerfen, ob nicht die Fälschungsaktion das Werk einer bestimmten Partei innerhalb der Kirche, etwa eines Ordens, sei. Meine Leser sind durch die gewonnenen Untersuchungsergebnisse schon in die Lage gesetzt, diese Frage von sich zu entscheiden, nämlich in verneinendem Sinne. Man braucht sich nur der Tatsache zu erinnern, an der nicht gerüttelt werden kann, der Fälschung der Papstregister. Wie feststeht, kann nur die Kurie selbst ihre Register gefälscht haben. Gegen ihren Willen hätte sie gefälschte Register nicht angenommen, viel weniger so sorglos in ihren Archiven gehütet, wie sie es getan hat. Die Tatsache, dass die gefälschten Papstregister die Achse der gesamten Pseudo-Überlieferung des europäischen Mittelalters darstellen, ergibt notwendig, dass eben die Kurie und keine andere Stelle sonst die oberste Leitung der Aktion besaß und ausübte. Als Fälscher waren nun selbstverständlich nicht nur Beamte der Kurie am Werke, sondern die Fälscherkontingente rekrutierten sich aus allen Kreisen der Geistlichkeit, insbesondere jedoch aus den einzelnen Mönchsorden. Auch gefügige Laien sind von der Leitung für die Arbeiten gewonnen und beschäftigt worden, wobei diese Humanisten-Laien sich von den Geistlichen nur dadurch unterschieden, dass sie äußerlich kein Priesterkleid trugen. Drittens, die große Geschichtsverfälschung ist von mir immer als eine gelehrte Aktion hingestellt worden. Ich glaube, kein Leser wird das so verstanden haben, als handele es sich bei dieser Umschmelzung der mittelalterlichen Geschichte um eine gelehrte Spielerei. Aufs Ganze gesehen bedeutet vielmehr die Aktion eine Tat, der ungeheure praktische Motive zugrunde lagen. Im Rahmen und mit den Mitteln der gelehrten Aktion wurden von der Kurie Ansprüche erhoben und historisch fundiert, die an praktischer Bedeutung allerschwerstes Gewicht besitzen. Gibt es überhaupt einen höheren Anspruch als den, welche die Kurie in den pseudo-isidorischen Dekretalen der Welt als geschichtlich erwachsen präsentieren wollte? Der Papst ist nicht mehr Untertan des Königs, er ist nicht nur das Haupt der Kirche, sondern das Haupt der ganzen Welt, siehe F. 3. Wenn derartige Ansprüche der Kurie mit Mitteln der spätmittelalterlichen gelehrten Aktion als geschichtlich begründet hingestellt wurden, so war diese gelehrte und ideale Aktion von Motiven geleitet, wie man sie sich materieller nicht denken kann. Und wenn die Geschichte so umgefälscht wurde, dass zum Beispiel bei den Kaiserkrönungen der Papst als der Gebende erscheint, so hatte in dieser Wendung die an sich gelehrte Aktion einen sehr materiellen Zweck im Auge. Ebenso wie bei der größten Schmach der deutschen Kaisergeschichte, dem erdichteten Canossagang Heinrichs des Vierten, worüber das 5. Kapitel dieses Heftes Aufklärung gibt. Die Kirche fälschte in erster Linie durch die Kurie für sich als Gesamtorganismus mit erdichteten Fakten, die dem Haupte und allen Gliedern, Klöstern, Kirchen, Bistümern gemeinsam zugutekommen sollten. In zweiter und dritter Hinsicht wurde dann auf die Bedürfnisse der Glieder, der Institutionen der Kirche Rücksicht genommen. Hier ist nun folgender Punkt ganz besonders herauszuheben, um einem Missverständnis vorzubeugen. Es handelt sich um die Bedeutung der großen Masse der für die Kirchen, Klöster und so weiter gefälschten Urkunden. Auch von diesen Falsifikaten wurde immer gesagt, sie stellten gelehrte Fiktionen, keine praktischen Machwerke dar. Das ist jedoch so zu verstehen, dass diese Fallstücke ebenfalls Ergebnisse der spätmittelalterlichen Unternehmung sind und dass allerdings der allergrößte Teil der frühmittelalterlichen Urkunden für die Kirchen und Klöster nur fabriziert wurde, um gleichsam als nötige Folie einerseits für die allgemeinen Ansprüche der Gesamtkirche, andererseits aber lediglich als gleichgültige Geschichtsunterlagen für allerlei erdichtete Persönlichkeiten zu dienen, zum Beispiel erdichtete Bischofs- und Abtsreihen. Ein anderer, kleinerer Bruchteil der Fallstücke verfolgte nun aber für das bestimmte Kloster und so weiter wieder sehr materielle Zwecke. Das gilt besonders für solche Fallstücke, die zeitlich in die letzten Jahrhunderte des Mittelalters verlegt wurden. In diesem Falle verwandelte sich die an sich gelehrte Fälschung in eine Vorteilserschleichung praktischer Art.